Lektion 6. Übung H. C. Beispiel. Kommt der Schreibtisch an die Wand? Nein, den stellen wir in die Mitte. Nein, den stellen wir in die Mitte. Nein, den stellen wir in die Mitte. Bitte beginnen Sie. Kommt der Schreibtisch an die Wand? Nein, den stellen wir in die Mitte. Kommt der Teppich unter das Regal? Nein, den legen wir unter den Schreibtisch. Kommt das Regal in die Ecke rechts? Nein, das stellen wir in die Ecke links. Kommt die Lampe auf den Schrank? Nein, die hängen wir über den Schreibtisch. Kommt die Blume auf den Boden? Nein, die stellen wir auf den Schrank. Kommt der Bürostuhl hinter den Schreibtisch? Nein, den stellen wir vor den Schreibtisch. Kommt der Besucherstuhl links zwischen den Schreibtisch und das Regal? Nein, den stellen wir rechts neben den Schreibtisch. Danke.